Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei NRW vom 19. Februar bis 2. März 2016. Sonstiger Antrag, Zugang zur Landesgeschäftsstelle, Ticket Nummer 178261. Der Antrag ist vom 4. Februar vom Jojo. Der Landesvorstand möge beschließen, allen seinen Mitgliedern dauerhaften bis zum Ablauf der Amtszeit beschränkten Zugang zur Landesgeschäftsstelle in der Akademiestraße 3 in Düsseldorf zu verschaffen. Die Technikgruppe des Landesverbandes als Verwalterin der Zugänge hat schnellstmöglichst für die Einrichtung dieser zu sorgen. Dieser Antrag wurde angenommen. Sonstiger Antrag, Ticket Nummer 182132, Beauftragung, Akkreditierung, Landesparteitag 2016-1. Der Antrag ist vom Ralf. Und er bittet um die Beauftragung zur Akkreditierung zum LPT 16.1. Als Helfer der Akkreditierung werden beauftragt Daniel und Stefanie. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 182494, Finanzantrag VKV Wuppertal. Der Antrag ist vom 25. Februar von Franz. Der Landesvorstand möge beschließen, 25 Euro aus dem Budget des virtuellen Kreisverbandes Wuppertal für die Beantragung einer Dauerstandgenehmigung bei der Stadtverwaltung Wuppertal freizugeben. Wir möchten gerne auch in diesem Jahr Infostände durchführen, dafür brauchen wir aber diese Standgenehmigung. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 179943 ist ein Mitgliederantrag. Mit diesem Antrag wurde ein neues Mitglied in den Landesverband aufgenommen. Ticket Nummer 182918, Gebühren Infostand Mülheim. Dieser Antrag ist vom 28. Februar und vom Masch. Hallo Vorstandskollegen, hiermit beantrage ich die Übernahme der Gebühren in Höhe von 13 Euro für die Genehmigung eines Infostandes in Mülheim an der Ruhr am 5. März 2016. Der Infostand soll im Rahmen der Themenwoche BGE dazu beitragen, Mülheimer Piraten und Interessenten zu aktivieren und wird von einigen Piraten aus den umliegenden Städten unterstützt. Auch dieser Antrag wurde angenommen.